Ich lese die Predigt von Bernd Groth, gehalten am 15. September 2021 bei uns in der Gemeinde. 5 glatte Steine. Ich lese zuerst den Predigttext. Er steht im 1. Samuel, Kapitel 17, 37 bis 40. Und David sprach: Der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, der wird mich auch erretten von diesem Philister. Und Saul sprach zu David: Geh hin, der Herr sei mit dir. Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte ihm einen ehernen Helm auf sein Haupt und legte ihm einen Panzer an. Und David gürtete sein Schwert über seine Kleider und versuchte zu gehen. Aber er war es nicht gewohnt. Da sprach David zu Saul: Ich kann so nicht gehen, denn ich bin's nicht gewohnt. Und er legte es ab und nahm seinen Stab in die Hand und wählte 5 glatte Steine aus dem Bach und tat sie in die Hirtentasche, die er hatte, in dem Beutel, und nahm die Schleuder in die Hand und ging dem Philister entgegen. Bevor David Goliath tötete, holte er sich 5 glatte Steine aus einem Bach, weil er nicht auf die Rüstung Sauls vertraute. Er sagte: Ich habe sie nicht erprobt. Wir haben den Text in der Lesung eben gehört. Er suchte sich etwas Bewährtes, von dem er wusste, dass es funktioniert. So habe ich heute 5 glatte Steine aus der Bibel für euch mitgebracht. 5 Steine, die du einsetzen kannst, wenn du im geistlichen Kampf stehst, die garantiert wirken. Viele christusgläubige Menschen hantieren mit Dingen, die geistlich nicht bewährt oder erprobt sind. Solche Dinge sind unbiblisch und wenig hilfreich. Bevor wir den ersten glatten Stein anschauen, lese ich dazu aus dem 2. Petrusbrief. Darum will ich es nicht versäumen, euch stets an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie kennt und in der vorhandenen Wahrheit fest gegründet seid. Ich halte es aber für recht, solange ich in diesem Zelt bin, euch durch Erinnerung aufzuwecken. Es sind unter uns manche, die diese Dinge heute zum ersten Mal hören werden. Andere müssen wieder erinnert werden, vielleicht an bestimmte Elemente der Lehre oder daran, wie dir Dinge zum ersten Mal klar wurden. Aber das bedeutet nicht, dass dir diese Dinge jetzt im Glauben lebendig gegenwärtig sind. Wir kennen die Geschichte, vielleicht sogar noch aus der Sonntagsschule oder Kindergottesdienst. David nahm einen der glatten Steine, legte ihn in seine Schleuder, versenkte ihn im Kopf des übergroßen Philisters, tötete ihn, nahm dessen Schwert und schlug ihm den Kopf ab. Zuvor sagte David: Ich habe die Rüstung noch nie getestet. Damit kann ich nicht kämpfen. Ich versuchte es nie. Ich verwende das, was ich beherrsche. Ich denke, viele Christen ziehen in den geistlichen Kampf mit unerprobten Waffen. Sie praktizieren Dinge, die nicht in der Bibel stehen, oder übernehmen den neuesten geistlichen Trend, die neueste Lehre über geistlichen Kampf. Paulus betont die Tatsache, dass wir uns in einem geistlichen Kampf befinden. Paulus sagte im Epheser 6: Ihr müsst gegen die Strategien des Teufels bestehen können. Denn wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der geistlichen Welt. Wir stehen also im geistlichen Kampf. David steht für sein Volk im Kampf und verwendete etwas Erprobtes und Bewährtes. Er erwählte etwas, von dem er wusste, was sicher funktionieren würde, und gewann den Kampf. Wenn du den Kampf gewinnen und siegreich in deinem Glauben an Gott durch Jesus Christus sein willst, musst du erprobte und bewährte Dinge einsetzen. David hatte seine 5 glatten Steine und ich habe heute Morgen 5 glatte Steine für dich. 5 Dinge, die erprobt und bewährt sind, die dir zum Sieg verhelfen werden. Der erste Stein ist der Name Jesus. Sein Name ist besonders bedeutend für uns im geistlichen Kampf. Schauen wir einmal genauer hin. Zum Beispiel Markus 16, 15 bis 18. Ich habe die Vollmacht, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird gerettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. Was sind nun die nächsten 3 Worte? In meinem Namen. Und dann werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden, Schlangen werden sie aufheben, genauer vertreiben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Die Vollmacht ist in seinem Namen. Alle Macht ist der Gemeinde übertragen worden und sie ist und ruht in dem Namen Jesus. Jesus ist das Haupt, wir sind der Leib. Er sagt, mir wurde alle Macht gegeben. Er hat diese Macht seinem Leib, seiner Gemeinde, also dir, uns übertragen. Lese nun einmal die Apostelgeschichte unter diesem Aspekt. Was geschieht dort? Alles im Namen Jesu. Der Name wurde den Menschen gegeben. Welchen Männern? Welchen Frauen wurde er gegeben? Denen, die zur Gemeinde gehören, denen, die Teil des Leibes Christi sind, die nach diesem Namen benannt wurden. Er ist uns gegeben worden. Petrus sagte, es gibt keinen anderen Namen unter dem Himmel, der den Menschen gegeben wurde, in dem sie geheilt werden. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Es ist Heilung nur in dem Namen Jesus. Wenn du in einer Situation bist und erkennst, dass dort geistliche Mächte wirken, hast du Autorität im Namen Jesu. Diese Autorität darfst du dann auch gebrauchen. Wir sprechen über einen glatten Stein, der funktioniert, der bewährt, erprobt und bestätigt ist. Und der Name Jesu hat heute genauso viel Kraft, wie er schon immer hatte. Es gibt einen Gott im Himmel, der dich beim Namen kennt und der dich liebt. Alle Details deines Lebens sind ihm wichtig. Er möchte anfangen, in deinem Leben zu wirken und anfangen, dir zu helfen. Rufe den Namen Jesu an. David suchte sich 5 glatte Steine. Er suchte sich etwas Bewährtes, von dem er wusste, dass es funktioniert. Der zweite Stein ist das Blut Jesu. Da blicken wir zunächst auf Hebräer 11, 27 bis 28. Durch Glauben verließ er Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten, denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sehe er ihn. Durch Glauben hat er das Passa durchgeführt und das Besprengen mit Blut, damit der Verderber ihre Erstgeborenen nicht antaste. Ich wünschte, wir hätten Zeit, die ganze Geschichte des Passalammes im 2. Mose 12 zu lesen. Das letzte gewaltige Eingreifen Gottes, Israels aus der Knechtschaft Ägyptens zu befreien, war die Einführung des Passafestes. Das hat sie letzten Endes von der Tyrannei ihrer ägyptischen Herren befreit. Gott der Herr gab die Anweisung, dass jede Familie ein Lamm nehmen sollte, ein Bild für Jesus Christus. Das Lamm Gottes, geschlachtet vor Grundlegung der Welt. Jede Familie nahm ein Lamm und tötete es. Sie fingen das Blut in einem Behälter auf, tauchten Isop hinein und bestrichen damit die Tür, den Sturz und beide Seiten des Rahmens. Als dann der Engel der Zerstörung nach Ägypten kam, zog er an jedem Haus, an dem Blut an der Tür war, vorüber. Daher stammt das englische Wort Passover, an etwas vorübergehen. Genau das ist die Bedeutung. Zerstörung wütete im Land, aber wenn Blut an der Tür war, musste der Engel der Zerstörung vorbeiziehen und konnte niemand in diesem Haus antasten. Aber jedes Haus, an dem kein Blut war, wurde von Zerstörung heimgesucht und die Erstgeborenen starben. Im Neuen Testament schreibt Paulus im 1. Korinther 5, Vers 7, denn auch unser Passalamm, Christus, ist geschlachtet. Das Lamm Gottes, all das wies auf ihn hin. Die Tausende von Passalämmern, die an dem Tag geopfert wurden, als sie von der Knechtschaft befreit wurden, wiesen alle auf das große Passalamm hin. Jesus Christus, der für uns geopfert wurde. All das war ein Bild künftiger Ereignisse. Der Name Jesus ist keine bloße Floskel. Wir müssen verstehen, dass Kraft in diesem Namen ist und dass in diesem Blut Kraft ist und dass Jesus uns schützt, wenn wir an das Blut glauben. Der Apostel Paulus sagt im Römerbrief 1, Vers 16, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft, die jedem rettet, der glaubt, Juden und Heiden. Die Botschaft vom Kreuz und vom vergossenen Blut Jesu Christi muss die Welt hören. Das müssen wir predigen. Jesus ist die Hauptperson der Menschheitsgeschichte und wir müssen über sein großartiges Opfer und seine Auferstehung sprechen und über die Tatsache, dass das Blut Jesu uns von aller Sünde reinigt. Das große Erlösungswerk war noch nicht vollbracht. Unzählbare Opfertiere mussten geschlachtet werden. Bei der Einweihung des Salomonischen Tempels sind nach 1. Könige 8 22.000 Rinder und 120.000 Schafe geopfert worden. Unmengen an Blut sind geflossen. Aber Hebräer 10, Vers 4, denn unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Jesus Christus hat mir das genommen, was er nicht hatte, meine Sünde. Wie ein roter Faden zieht sich die Bedeutung des Blutes durch die ganze Heilige Schrift hindurch. Vom ersten Blatt der Bibel bis zu ihrem Schluss lesen wir vom Blut. Schon Abel erhielt durch das Blut seiner Opfertiere das Zeugnis der Gerechtigkeit Gottes. 1. Mose 4, Vers 4. Hebräer 11, Vers 4. Die alttestamentlichen Vorbilder triefen förmlich vom Blut der Sühne. Die Bibel redet mehr als 400 Mal vom Blut, gewiss ein Hinweis seiner Wichtigkeit vor Gott. Das Blut Christi bahnt dir den einzigen Weg, Gott zu nahen und die durch die Sünde verlorene Gemeinschaft mit ihm wiederzugewinnen. David suchte sich 5 glatte Steine, er suchte sich etwas Bewährtes, von dem er wusste, dass es funktioniert. Der dritte Stein ist das Wort Gottes. Im 1. Johannesbrief 2, Vers 14: Ich habe euch geschrieben, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Diese Dinge hängen zusammen. Ihr jungen Männer und natürlich auch ihr jungen Frauen seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch. Nehmt oder lasst ihr das Wort Gottes weg, schon seid ihr nicht mehr stark. Bleibt das Wort Gottes in euch, überwindet ihr die listigen Angriffe des Teufels, der ewige Widersacher unseres lebendigen Gottes. Deshalb beschreibt Paulus diese Situation in Epheser 6, 11 bis 12 so deutlich. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Die Worte, die Paulus hier verwendet, Mächte und Gewalten, Weltbeherrscher dieser Finsternis, sind seine Lieblingsbezeichnung. Und er gebraucht sie nicht nur hier, sondern in allen seinen Briefen, um verschiedene Ränge von bösen Geistern zu beschreiben. Er sagt uns, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, sondern dass wir uns in einem geistlichen Kampf befinden. Dann beschreibt er die Teile der Rüstung, die im übertragenen Sinn alle Dinge darstellen, die wir tun oder im geistlichen Kampf beachten müssen. Gehen wir gemeinsam zu Epheser 5, 16 bis 17. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Das ist Gottes Wort. Die einzige Offensivwaffe dieser Rüstung ist das Schwert des Geistes, welches Gottes Wort ist. Das Wort Gottes brauchst du für den Kampf. Im Neuen Testament gibt es 2 Worte, die als Wort im Hinblick auf Gottes Wort übersetzt werden. Das eine ist Logos und damit ist das gesamte Wort, die komplette Offenbarung Gottes gemeint. Jesus ist der fleischgewordene Logos. Ich halte das Logos in meiner Hand, das Wort Gottes. Es gibt aber in der Bibel noch ein zweites, nicht ganz so häufiges Wort, und das ist mit Rema, was auch als Wort, Wort Gottes übersetzt wird. Rema ist das gesprochene Wort Gottes. Das wird hier in Ephesus 5 gebraucht. Nehmt das gesprochene Wort Gottes. Es wirkt nur als Schwert, wenn wir es in den Mund nehmen. Bei vielen von uns sieht es oftmals so aus. Eine Versuchung, eine Prüfung, ein Angriff kommt und du sagst, oh nein, oh Gott, Hilfe. Und Gott ist gnädig und hilft uns. Aber beim nächsten Mal heißt es wieder, oh nein, Gott, hilf. So erlebst du eine Krise nach der anderen. Das ist nicht die beste Art zu leben. Wir müssen unser Herz mit Gottes Wort füllen. Wenn du dein Herz mit Gottes Wort füllst, in der Zeit, wo du es nicht benötigst, wird das Wort aus deinem Herzen in deinen Mund kommen, wenn du es brauchst. Es ist möglich, aber während eines Sturms einen Unterschlupf zu bauen, ist nicht der ideale Zeitpunkt. Am besten baut man seinen Unterschlupf vor dem Sturm. Wenn die Sonne scheint, die Vögel singen und ein Regenbogen am Himmel ist, denkst du, jetzt muss ich wirklich nicht beten oder in der Bibel lesen. Alles ist super. Nein, diese Zeit ist wichtig für dich, um dein Herz mit Gottes Wort zu füllen. Du kannst jederzeit dein Herz mit Gottes Wort füllen. Aber die gute Zeit ist die beste Zeit. Tust du es, wenn es nicht nötig ist, so wird es auf deinen Lippen sein, wenn du es brauchst. Das Wort Gottes ist unsere einzige Angriffswaffe in der Ausrüstung, die der Apostel Paulus im Epheserbrief beschrieb. Alle anderen Rüstungsgegenstände dienen der Verteidigung. Bei der Erweckung, die nach Pfingsten in Jerusalem ausbrach, als den Jüngern verboten wurde, über den Namen Jesu zu sprechen oder zu lehren, wofür beteten sie, als sie zusammenkamen? Sie sagten: Herr, gib deinen Knechten Kühnheit, um mit aller Kraft dein Wort zu verkünden, und lass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen Jesu. Sie beteten darum, das Wort mit Kühnheit zu verkünden. Der Heilige Geist kam auf sie. Sie verkündeten, sprachen kühn das Wort, ganz viele Menschen wurden für Christus gewonnen. Durch das Predigen des Wortes Gottes entsteht weltweit die Gemeinde Jesu. Das zieht sich wie ein roter Faden sehr deutlich durch die ganze Apostelgeschichte und damit Kirchengeschichte. Entferne Gottes Wort und es gebe keine Erweckung in Jerusalem. Entferne Gottes Wort und es gebe keine Erweckung in Samaria. Entferne Gottes Wort und es gebe keine Erweckung in Korinth. Entferne Gottes Wort und es gebe keine Erweckung in Ephesus. Entferne Gottes Wort und es gibt keine Erweckung in Schneverding oder sonst wo in der Welt. David suchte sich 5 glatte Steine. Er suchte sich etwas Bewährtes, von dem er wusste, dass es funktioniert. Der 4. Stein ist Lobpreis. Lobpreis ist keine Waffe, die auf den Teufel abzielt. Das ist nicht der Fall. Unser Lobpreis ist auf Gott ausgerichtet. Unser Fokus ist Gott. Wir preisen ihn, weil er wunderbar ist und wir ihm für die Dinge danken, die er getan hat. Es geht wirklich um ihn. Der Teufel steht absolut nicht im Mittelpunkt. Und doch offenbart uns die Bibel einen Nebeneffekt, den unser Lobpreis hat. Lobpreis bringt den Teufel zum Schweigen. Wenn wir Gott preisen, wird der Teufel quasi lahmgelegt. Natürlich geht es um Gott, aber man kann darüber kaum etwas in der Bibel lesen, ohne diesen Nebeneffekt zu erkennen. In der Anbetung geht es um Gott und nicht um "Ich ziehe in den Krieg". Es geht um Gott, aber das andere passiert einfach. Israel hat ja bis heute immer wieder ein paar Konflikte mit verschiedenen Feinden. Exodus 17, 10 bis 13, da tat Josua, wie Mose ihm gesagt hatte, um gegen Amalek zu kämpfen. Und Mose, Aaron und Hur stiegen auf den Gipfel des Hügels. Und es geschah, wenn Mose seine Hand erhob, dann hatte Israel die Oberhand. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, dann hatte Amalek die Oberhand. Da jedoch Moses Hände schwer wurden, nahmen sie einen Stein und legten den unter ihn. Und er setzte sich darauf. Dann stützten Aaron und Hur seine Hände, der eine auf dieser, der andere auf jener Seite. So blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Und Josua besiegte Amalek und sein Kriegsvolk mit der Schärfe des Schwertes. Was für ein interessantes Bild. Erhobene Hände und der Kampf verläuft positiv. Sind die Hände unten, hat der Feind die Oberhand. Erneut erhobene Hände, der Kampf verläuft zu ihren Gunsten. Die Hände sinken, der Kampf verläuft zugunsten des Feindes. Hier sind viele Lektionen enthalten, aber die offensichtlichste hat mit Lobpreis zu tun. Eins der häufigsten Worte in der Bibel, das als Lobpreis übersetzt wird, ist das hebräische Wort Yada. Du gebrauchst es, wenn du sagst, gepriesen sei der Herr. Es ist ein zusammengesetztes Wort. Der erste Teil des Wortes Yad ist das hebräische Wort für Hand. Der zweite Teil des Wortes A ist die Kurzform von Yahweh. Wörtlich bedeutet das Hände zu Gott, Hände zu Jahwe. Die Hebräer erhoben ihre Hände und sagten, gepriesen sei der Herr. Hier hebt Mose seine Hände und der Kampf verläuft zu seinen Gunsten. Vielleicht erleben einige von euch gerade düstere oder schwere Zeiten und ihre Hände sind schwer. Du fühlst dich, als würdest du dich am liebsten in einer Ecke verkriechen und sterben. Es ist gut, wenn du dann ein Hur, dein bester Freund oder beste Freundin an deiner Seite hast. Ich werde heute dein Aaron sein. Ich ermutige dich, deine Hände zu heben, weil der Kampf dann zu deinen Gunsten verlaufen wird. Wenn du anfängst, Gott zu preisen, besonders dann, wenn du dich nicht danach fühlst, du wirst Gottes Gegenwart spüren durch Lobpreis. Besondere Dinge passieren, wenn wir Gott loben und preisen. Ja, es geht um Gott und er ist ohnehin würdig, von uns gepriesen zu werden. Aber es gibt einen Nebeneffekt. Der Teufel wird lahmgelegt, zum Schweigen gebracht. Und er muss seine Manöver gegen uns stoppen, wenn wir unsere Hände erheben und ihn, unseren lebendigen Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, loben und preisen. Denn Lobpreis ist niemals Zeitverschwendung. Wenn du zu Hause Schwierigkeiten hast, körperlich oder seelisch angegriffen wirst, hole diesen Stein hervor, nehme ihn fest in die Hand und lobpreise Gott. Anbeter lassen sich durch Umstände nicht unterkriegen. David suchte sich 5 glatte Steine. Er suchte sich etwas Bewährtes, von dem er wusste, dass es funktioniert. Der 5. Stein ist die Liebe Gottes. Die Bibel sagt in Römer 5, Vers 5 Folgendes: Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Dieser Transfer geschah bereits. Du solltest nicht beten: O Gott, gib mir Liebe. Die Bibel sagt, er hat seine Liebe bereits in dein Herz ausgegossen. Als du Christus angenommen hast, legte Gott seine Liebe bereits in dein Herz. Der Teufel bringt Menschen dazu, andere zu ärgern und zu verfolgen, und wir entscheiden uns dann zu streiten oder nicht, in Liebe zu wandeln oder nicht. Wir haben die Wahl zu segnen, die uns verfluchen, und für jene zu beten, die uns beleidigen und verfolgen, wie Christus es uns geboten hat. Schauen wir uns 1. Korinther 13 an. Ich weiß, manche von euch haben diese Worte als Kalligrafie im Hause hängen. Das ist super, aber diese Worte sind nicht nur dekorativ. 1. Korinther 13, 4 bis 8. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe vergeht niemals. Nicht nur wunderbare Worte, die wir bestaunen, sondern ein Lebensstil, den wir befolgen, Verhaltensregeln, die wir beachten sollen. Ein Depot Gottes, aus dem wir durch unseren Willen etwas zutage fördern können. Wenn du in der Liebe wandelst, wirst du weniger versagen. Das größte Beispiel für die siegreiche Kraft der Liebe Gottes wurde am Kreuz sichtbar. Als wir Gottes Feinde waren, als wir Sünder waren, starb Christus für uns, gab uns Zugang zur Familie und machte aus uns Freunde. Seine Liebe kann das härteste Herz verändern, und er möchte dir immer wieder einen neuen Start ermöglichen. David suchte sich 5 glatte Steine. Er suchte sich etwas Bewährtes, von dem er wusste, dass es funktioniert. 5 glatte Steine. Der Name Jesus, das Blut Jesu, das Wort Gottes, der Lobpreis und die Liebe Gottes. Suche dir, genau wie David, 5 glatte Steine. Dinge, die sich bewährt haben, und nutze diese. Jage nicht nach Unerprobten. Mach keine Experimente. Die 5 Steine bleiben hier vorn liegen. Wenn du spürst, dass eines von diesen 5 Dingen dir besonders wichtig ist, du in dem einen oder anderen Bereich dein Verhältnis mit Gott durch Jesus Christus vertiefen möchtest, dann darfst du dir den entsprechenden Stein gerne mitnehmen. Es wird dir helfen. Amen.